Das Umdrehen ist eine Kunst, die er also beherrscht oder die ihn beherrscht, was weiß man. Ob einer gerade ausschwimmt oder umdreht, das Schwimmen ist immer das Gleiche. Sein Freund, mit dem er sich in dieser Nacht betrunken hatte und dann, wie im Scherz, gemeinsam in den Fluss gesprungen war, war nicht umgekehrt. Entweder hatte er beim Schwimmen die Rufe hinter sich nicht gehört oder sie für einen Teil des Scherzes gehalten. Oder, auch das war möglich, hat er einfach nicht umdrehen wollen. Das Schwimmen ist immer das Gleiche. Sein Freund war weder am anderen noch am diesseitigen Ufer je angelangt. Beim Segeln hat er mit seiner Frau das Durchkentern geübt. Das Schiff kippen, samt Besatzung einmal drehen und dann wieder nach oben. Am Mast muss man sich festhalten, damit man, wenn das Schiff wieder auftaucht, noch immer an Bord ist. Das Segeln ist eine schöne Sache. Was weiß man? Dass sie eine Schwester hat, weiß die Frau erst seit einer Woche. Vor einer Woche hatte das Telefon geklingelt. Eine Schulfreundin, die die Frau seit 30 oder 40 Jahren weder gesehen noch gesprochen hat. Was für eine Überraschung, dass es dich noch, wie hast du mich denn und woher die Nummer? Es soll ein Klassentreffen, nein sowas, auch der und der und die. Und wie hieß der, der damals vorzeitig? Ach, der ist schon, ja, das ist aber traurig. Und ob und wie viele Kinder, Arbeit, Mann, Segeln, Wochenendgrundstück. Hat sie eigentlich die Adresse? Und überhaupt, was ist denn? Überhaupt, was ist denn aus deiner Schwester geworden? Aus welcher Schwester? Und lebt dein Stiefvater noch? Was für ein Stiefvater denn? Ach so, du weißt es immer noch nicht, sagt dann diese Freundin, all das am Telefon. Dein Vater war doch gar nicht. Was? Sagt die Frau und schaut, während sie den Hörer ans Ohr hält, aufs Wasser, wo in der Nähe des Stegs zwischen zwei Bojen das Segelboot schaukelt. Ach, das tut mir jetzt aber leid, sagt dann die Stimme der Freundin im Telefonhörer. Der Mann kann das aber nicht hören. Der Mann hört nur, wie seine Frau nach einer Pause des Zuhörens am Telefon erst sagt, aus welcher Schwester? Und ein paar Momente später wieder nach einer kurzen Pause sagt, was für ein Stiefvater denn? Und ganz zum Schluss einfach nur, was? Sagt oder fragt. Das Telefonkabel hat er selbst noch zu Ostzeiten vom Haus bis hinunter zur Werkstatt verlegt. Der Vater der Hausherrin hatte ihnen damals erlaubt, sich vom Hauptanschluss eine Nebenstelle abzuzweigen. Sie selbst warteten zu der Zeit schon seit 13 Jahren auf einen Anschluss für ihre Wohnung in der Kreisstadt. Wenn ein Telefon irgendwo steht, klingelt es auch. Meine Kindheit war wie im Märchen, hatte die Frau sonst immer zu Leuten gesagt und gelächelt. Sie sprach dann von ihrem Vater, der ihr gezeigt hatte, wie man angelt, Spargel anpflanzt und mit dem Rechen umgeht. Ihr Vater hatte sie immer sein Töchterchen genannt. Wenn sie von ihrer Kindheit erzählte, hatten immer alle Leute so ausgesehen, als wünschten sie sich, ihre Kindheit sei auch wie im Märchen gewesen. Von ihrer Stiefmutter erzählte sie nie. Wenn ihr Vater zu Hause war, wagte die Stiefmutter nicht, sie zu schlagen. An ihre leibliche Mutter konnte sie sich nicht erinnern und der Vater sprach nicht darüber. Aber jetzt, mit einem Leben Verspätung, erfährt sie am Telefon, dass auch der Vater nicht echt war und dass es außer ihr noch ein anderes Mädchen in einem Nachbardorf gab, ihre Schwester, an die sie sich nicht erinnern kann. Beide, sie und diese andere, seien damals als kleine Kinder von Kriegsflüchtlingen aus dem Riesengebirge hierher gebracht worden und dann in verschiedene Dörfer zu verschiedenen Eltern gegeben, hat ihre Freundin gesagt. Jeder im Dorf hätte das gewusst, nur sie nicht. Ach, das tut mir leid, sagt die Freundin. Soll man mit einem Leben Verspätung versuchen, die eigene Schwester zu finden? Und wenn man tatsächlich herausfindet, wo sie wohnt, soll man dann anrufen, sie einladen oder besuchen? Ihr einen Brief schreiben? Oder lieber alles so lassen, wie es war? Auch wenn von jetzt an alles anders sein wird, als es war. Jede beliebige ältere Frau, die mit einem Boot an ihr vorbeisegelt, könnte ihre Schwester sein. Oder die Irre, die im benachbarten Kurort immer einen leeren Einkaufswagen vor sich herschiebt und dabei Verwünschungen murmelt. Eine, die im Café sitzt vor einem Stück Torte. Eine vitale Mitsechzigerin, die per Annonce einen Nichtraucher sucht. oder irgendeine dürre Frau in Berlin.